Nun gilt das nur für ein bestimmtes Segment von Menschen. Viele wollen oder können nicht wieder an Geister oder spirituelle Kräfte glauben, wie die Autoren dieses Buchs. Trotzdem sind alle Menschen von diesem Verlust der guten Geister betroffen. Und zwar in einem viel fundamentaleren Ausmaß, als es zunächst scheinen mag. Unsere alte evolutionär entwickelte Natur verbucht den Verlust nämlich als ein soziales Defizit und damit als Mangel an Sicherheit. Heikel wird das, weil es von einem zweiten, komplementären, aber viel wesentlicheren Prozess begleitet wird. Auch was die realen menschlichen Netzwerke angeht, sind wir tief in die roten Zahlen geraten. Parallel zu den geschilderten Ereignissen der letzten Jahrtausende sind unsere sozialen Beziehungen zu Menschen erodiert. Erst lösten sich die Gruppen der Jäger und Sammler auf, dann trat eine Welt an ihre Stelle, die immer stärker von Konkurrenz und Hierarchien bestimmt wurde und die Menschen voneinander entfernte. Individualisierung ist das Signum unserer Zeit. Wir pflegen hier keinen Kulturpessimismus und nichts läge uns ferner, als konservative Gemeinschaftsfantastereien zu beschwören. Es ist jedoch existenziell wichtig zu verstehen, welch grundlegenden Phänomenen wir hier gegenüberstehen. Unser biologisches Erbe sorgt nämlich in der heutigen Welt für massive Probleme. Erst wenn uns das bewusst ist, können wir zeitgemäße Lösungen entwickeln. In die Welt der Jäger und Sammler führt kein Weg zurück. Jared Diamond hat das Grunddilemma auf den Punkt gebracht. Einst waren die Menschen materiell arm, aber sozial unvorstellbar reich. Heute ist das umgekehrt. Wir sind materiell reich, jedoch sozial verarmt.